Sonntag um 6. Unsere heutige Sendung, verehrte Zuhörer, ist Ernst Niekisch gewidmet. Sein Name ist weithin fast in Vergessenheit geraten, doch steht er für jenen innerdeutschen Widerstand gegen Hitler, der schon sehr früh, vor Hitlers Machtübernahme, begonnen hat und der auch durch seine zunehmende Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit weder in seinen Argumenten noch moralisch gebrochen werden konnte. Ernst Niekisch, geboren in Schlesien am 23. Mai 1889 und gestorben in Berlin am 23. Mai 1967, kam als politischer Schriftsteller vom damaligen sogenannten Nationalbolschewismus her. 1932 schrieb er das Buch »Hitler, ein deutsches Verhängnis«. 1937 wurde er verhaftet, 1939 zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Wir bringen nun eine szenische Dokumentation von Michael Mansfeld und Gerda Korbett-Mansfeld, das Verhör des Ernst Niekisch. Der Feind, Prolog. Berlin, Kurfürstendamm, vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Außer der Dame des Hauses sind anwesend ihr Mann, der Opportunist, ein Intellektueller, der Soldat, ein Hauptmann in Zivil, der Bürger, der Besitz und Bildung verkörpert, und Dr. Josef Goebbels. Die Texte des Soldaten wurden vom Autor dem Werk Ernst Jüngers entnommen, dem heroisierenden Interpreten des Ersten Weltkriegs, ebenso wie alle Goebbels-Texte Originalen entstammen. Sämtliche anderen wesentlichen Texte, die gesprochen werden, sind dokumentarisch belegbar. Die Figur des Propagandaleiters von Berlin und späteren Reichspropagandaministers Goebbels zeigt jetzt der Schauspieler Karl Liefen. Erleben wir eine Zeit ohne Beispiel! Die historische Umwälzung liegt sichtbar, greifbar vor uns. Unser Weg zur Macht ist nicht mehr aufzuhalten. Der Führer erfüllt wie ein Diener Gottes sein Gesetz. Das kommende Jahr, das Jahr 1932, bringt die historische Entscheidung. Wir glauben an den Führer und deshalb siegen wir und deshalb kämpfen wir und kämpfen und kämpfen wir. Ich boxe, also bin ich. Cogito ergo sum. Köstliche Variante. Sprechen Sie doch weiter, Dr. Goebbels. Noch etwas Bowle, Herr Doktor? Schmeckt sie Ihnen? Ich bitte darum, gnädige Frau. Wir haben natürlich noch einen schweren Weg vor uns. Nichts wird uns geschenkt. Aber unsere Organisation ist besser als die der anderen. Wir haben Redner. Redner viele. Aber es fehlen uns Schreiber. Die Redaktionen sind in einem jämmerlichen Zustand. Guter Wille, aber wenig Format. Wie wär's, Herr Niekisch? Sie sind ein Mann, der zu uns gehört. Wir bieten Ihnen eine große propagandistische Plattform, die breiten Massen. Was berechtigt Sie zu der Annahme, dass ich mich mit Ihnen gemein mache? Ich bitte Sie, Herr Niekisch. Sie sind wie wir ein erbitterter Gegner dieser Republik von Weimar. Sie sind National und Sozialist. Ein Revolutionär. Und die einzige revolutionäre Bewegung in diesem Land sind wir, die Nationalsozialisten. Wenn Sie unter dem Begriff Revolution die Aufforderung an die Herrschenden verstehen, den Stuhl, auf dem Sie sitzen, zu verlassen... Genau das verstehen wir dann. Damit Sie sich und Ihre Parteigenossen auf demselben Stuhl breitmachen können. Nun, dann verstehe ich unter Revolution wirklich etwas anderes. Und was die breiten Massen anbetrifft, so scheint mir Ihr Herr Hitler in seinem Buch Mein Kampf... Ein geniales Jahrhundertwerk, das man gelesen haben muss. Allerdings, man muss es gelesen haben. Denn darin, Herr Dr. Goebbels, wird deutlich, dass Ihr Hitler die Massen verachtet, sie für ein Rudel, eine Meute hält. Und es ist offensichtlich, dass das, was Sie unter Masse verstehen, jenes Lumpenproletariat ist, welches sich immer vor den Karren der Reaktion spannen lässt. Sie wollen doch nicht etwa im Ernst behaupten, dass wir reaktionär sind. Sozialistisch sind Sie jedenfalls nicht. Sie garantieren dem Kleinbürger das Privateigentum, dem Großunternehmern eine sogenannte freie nationale Wirtschaft. Und am Ende versprechen Sie der Großindustrie auch noch eine brave, nämlich entmündigte Arbeiterschaft. Die Abschaffung der Gewerkschaften, die Abschaffung des Streiks, damit diese Herren von gestern ungestört Herren im eigenen Hause bleiben. Ich weiß, Sie stoßen sich an unserer grundsätzlich antibolschewistischen Politik. Antibolschewismus ist eine soziale, keine politische Stellungnahme. Man bangt um seinen Besitz, nicht um sein Vaterland. Und was ist national an Ihrer Bewegung? Der Gruß ist römisch, die Standarten sind römisch, die Farben Ihrer Uniformen erinnern an eine balkanesische Besatzungsarmee, die Kappen Ihrer SA an Österreich-Ungarn. Das ist Faschismus. Reinsten Wassers, Dr. Goebbels. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit nationalem Sozialismus zu tun. Jede Angstpsychose erzeugt natürlich den Glauben an einen Messias. Aber wenn Ihr Herr Hitler das Einzige ist, was Deutschland dafür aufzubieten hat, dann ist es wirklich am Ende... Herr Nikisch! Ich habe Sie auch ausreden lassen. Das alles, was Sie zu bieten haben, ist nicht national, ist nicht deutsch. Sie degradieren die ganze deutsche Nation zu einem Haufen Kleinbürger mit dumpfen Hirnen. Herr Nikisch, Sie scheinen zu jenen Unverbesserlichen zu gehören, mit denen wir eines Tages abrechnen müssen. Es werden Köpfe rollen, wenn wir an der Macht sind. Und haben wir die Macht, dann werden wir sie nie wieder aufgeben, es sei denn, man bringt uns als Leichen aus den Ämtern heraus. Sie sagten eben, dass man sie nur als Leichen aus den Ämtern heraustragen würde. Ich fürchte, damit kommen Sie der Wahrheit sehr nahe. Vielleicht sind Sie wirklich eine Art Prophet. Ihr Herr Hitler bietet sich dem Westen als Verteidiger Europas gegen den Bolschewismus an, offeriert dem Westen die Todfeindschaft Deutschlands gegen die Sowjetunion, verspricht immer und immer wieder ihre Zerstörung und Eroberung. Logisch, dass sich eines Tages beide Rivalen, nämlich Ost und West, gegen uns zusammenfinden werden. Deutschland provoziert also wiederum einen Zwei-Fronten-Krieg. Abermals wird die deutsche Jugend sinnlos verbluten. Und am Ende steht ein Über-Versailles, mit dem die Existenz des Deutschen Reiches ausgelöscht sein wird und welches die Reste der deutschen Nation zu Satelliten ihrer Besieger degradieren wird. Ich sage Ihnen offen, dass ich Sie nicht nur nicht unterstützen werde, nein, ich werde Sie bekämpfen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Darf ich nochmals ein Gläschen Bowle nachschenken, meine Herren? Danke. Ich muss jetzt gehen. Darf ich Sie hinaus begleiten, Herr Dr. Goebbels? Ich finde meinen Weg allein. Heil Hitler! Immer diese Politik. Schrecklich. Lieber Nikisch, Sie haben sich eben mit dem zukünftigen Propagandaminister des Herrn Hitler angelegt. Es wird Ihre Karriere nicht gerade förderlich sein. Trotzdem, Respekt. Respekt. Schönen Dank für die Blumen. Aber sehen wir die Sache doch mal realistisch. Wir alle waren mal links. Deutschland schreibt links und handelt rechts. Und die Nazis, Verzeihung, die Nationalsozialisten werden das Rennen machen. Und wenn es schief gehen sollte, wie Sie meinen, na ja, dann nehme ich mir am Ende die Narrenfreiheit des Literaten und sage einfach, ich habe mich geirrt. Und dann werden es noch ganz andere sagen müssen. Generale, Diplomaten, Großindustrielle, Millionen von Deutschen. Und da gehe ich in der Masse der Idioten unter. Warum soll ich mir da heute schon graue Haare wachsen lassen? Lassen wir es doch diese Leute einmal versuchen. Auch sie kochen nur mit Wasser und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oder? Eben, eben. Lieber Nikisch, Sie können doch nicht mit einem Federkiel einen ganzen Schweinestall ausmisten. Seien Sie doch vernünftig. Sehen Sie, ich bin immer Optimist. Optimismus ist Feigheit. Aber, lieber Nikisch, Sie sind und bleiben ein Schwarzseher. Dieser Hitler, gut, ein Kleinbürger. Aber dieser Dr. Goebbels ist doch aus unseren Kreisen eine Art Genie. Der Mann versteht nicht nur was von Zeitungen, sondern auch vom Rundfunk. Jeder deutsche Volksgenosse soll einen eigenen Radioapparat haben. Eine grässliche Vorstellung. Ein ganzes Volk vor diesen Kästen, aus denen ein Schlamm quillt, der uns alle ersticken wird. Was sagen Sie zu dieser apokalyptischen Vision, Herr Hauptmann? Die Technik und die Masse? Die Masse? Jede Masse ist lächerlich, mit Ausnahme der Armee. Es wird zu untersuchen sein, wie ein ganzes Volk nur noch auf Blech reagiert. Ich sehe da Blech vor mir, wie es in Provinztheatern benutzt wird, um großes Donnergeräusch zu erzeugen, mehr nicht. Assoziativ denke ich da an Richard Wagner, den ja dieser Hitler liebt, an Schwulz, Romantik, Mythologie. Ich hoffe nur, dass dieser Herr nicht seine kommenden Raubzüge bei Wagner-Musik entwirft. Aber Ihre Konsequenz, Herr Hauptmann? Persönlich, meine ich. Ich träumte kürzlich von Gärten und Straßen einer kleinen Stadt. Ich verlasse Berlin und gehe in die Provinz. Sie können sich den Weg in die Provinz sparen. Die Provinz wird hierher kommen. Ein 60-Millionen-Volk richtet sich auf provinziellen Stil ein. Und dieser Stil wird uns eines Tages zu Provinzen eines fremden Imperialismus machen. Und was machen Sie, Herr Nikisch? Ich bleibe. Die Jagd auf Ernst Nikisch beginnt. Büro der Gestapo im Reichssicherheitshauptamt in Berlin, nach der Machtübernahme. Der Kommissar, der Routinier, der Idealist und der Schläger starren auf eine weiße Wand, auf der groß projiziert zu sehen ist das Titelbild der Broschüre »Hitler, ein deutsches Verhängnis« von Ernst Nikisch, Widerstandsverlag, Berlin, 1932. Eine Frechheit, eine unglaubliche Unverschämtheit. Warum haben wir den Kerl nicht schon lange umgelegt? Bitte keine Kommentare. Ich weiß nicht, warum wir uns den Dreck ansehen müssen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Das nächste Bilddokument, bitte. Sofort, Herr Kommissar. Nanu, was soll denn das vorstellen? Das verstehe ich gar nicht. Verstehst du nicht? Nee. Mensch, kick doch mal richtig hin. Der Führer als Seifenblase. Von einem Harlekin aufgeblasen, von einem Clown. Und alles jubelt ihm zu. Na, wenn ich den Kerl in die Finger kriege, der die Karikatur gezeichnet hat. Jetzt geht es um den Verleger, Nikisch. Eine bodenlose Unverschämtheit. Es geht jetzt um ein Ermittlungsverfahren wegen Hochverrat. Haben Sie alle Unterlagen beisammen? Jawohl, Herr Kommissar. Dann mal los. Ernst Nikisch wurde am 23. Mai 1889 geboren. Verschiedene Schulen, Lehrerseminar. August 1914 wird Nikisch Volksschullehrer in Augsburg. Bei der Mobilmachung bleibt er in der Garnison als Waffenunteroffizier. Also ein Drückeberger. Nein, Augenfehler. Später Kompaniefeldwebel in einem Landsturmregiment bei München, 1917 aus dem Heeresdienst entlassen. Wieder Lehrer in Augsburg. Warum haben wir dieses Judenschwein eigentlich nicht längst über den Teich gebracht? Nikisch ist kein Jude, sonst wäre die ganze Sache längst erledigt. Fahren Sie fort. Parteizugehörigkeit? Seit Oktober 1917 Sozialdemokrat. Später tritt Nikisch zur USPD über. Liebknecht und Genossen, ne? Die schwimmen ja schon im Land der Kanal. In die kommunistische Partei geht der Nikisch nicht. Schade, dann hätten wir ihn ja. Er hält am 9. November 1918 eine Rede vor den Offizieren der Augsburger Garnison, die daraufhin eine Loyalitätserklärung für die Republik abgeben. Weichmänner. In Augsburg keine Zwischenfälle, da Nikisch auch die Soldatenräte fest in der Hand hat. Er wird in den Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte Münchens gewählt. Das auch noch. Und fährt sogar zum Reichskongress nach Berlin. Als der Kongress Ebert zum provisorischen Reichspräsidenten ausruft und für eine Nationalversammlung stimmt, nennt Nikisch das einen Verrat an der Revolution. Was haben Sie noch, Parteigenosse? Die Akten Räterepublik Bayern. Nikisch wird da wegen Beihilfe zum Hochverrat zu 2 Jahren Festungshaft verurteilt, 1919. In der Haft zum Landtagsabgeordneten der unabhängigen Sozialdemokraten gewählt und stimmt für die Ausweisung Adolf Hitlers aus Bayern. Das ist ja ein tolles Ding. Der Führer war damals staatenlos. Warum sollte denn der Führer ausgewiesen werden? Im Protokoll der bayerischen Regierung steht hier, dieser Adolf Hitler treibt in München sein Unwesen, sprengt mit Schlägertrupps Versammlungen, stößt Drohungen gegen bürgerliche Politiker aus und versucht, die Arbeit des Parlaments zu stören. Dem Ausweisungsantrag wurde übrigens nicht stattgegeben. Der Nikisch übernimmt dann im Textilarbeiterverband das Jugendreferat, arbeitet an sozialdemokratischen Zeitungen und Zeitschriften mit, lebt heute hier in Berlin am Hallischen Ufer, nennt sich Schriftsteller und Verleger. Haben Sie eine Aufstellung seiner Veröffentlichungen? Ja, aber vollständig wird sie nicht sein. Mir langt. Wer soll denn den ganzen Quatsch lesen? Ich fürchte Sie. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch, doch. Immer ich. Dann wünsche ich Ihnen also viel Vergnügen. Trotz verschiedener Verwarnungen und Verbote vom Reichspropagandaministerium ist Nikisch jedoch bis heute Mitglied der Reichsstiftungskammer, also ausübender Schriftsteller. Das ist ja unglaublich. Über diese Vorgänge gibt es 2 Aktenvermerke. Ach, alles Schnee von vorgestern. Es geht um jetzt und heute. Wer geht der Mann heute Hochverrat? Das ist die Frage. Dazu eine Notiz, die ich in den Akten der bayerischen Polizei fand. Bis zum Februar 1933 hielt Nikisch in Berlin alle 4 Wochen Vorträge im Landwehrcasino am Zoo, die stark von Reichswehroffizieren in Zivil besucht wurden. Nikisch gab Berichte zur aktuellen politischen Lage, ohne irgendeinen Zweifel darüber zu lassen, dass er ein engagierter Gegner des Nationalsozialismus ist. Ich sag's ja, die Herren mit Monokel. Wenn da der Führer nicht persönlich mal dazwischen steht. Ja, wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Sie kümmern sich um alle Berichte der Telefonabhörzentrale, ebenso um die Post. Jawohl, Herr Kommissar. Sie bringen den ganzen Fall auf den aktuellen Stand. Was hat Nikisch seit 1933 getan, wovon lebt er und so weiter und so fort? Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie beschäftigen sich mit den Schriften dieses Nikisch, nicht wahr? Jawohl, Herr Kommissar. Ich lasse Sie widerrufen. Kein selbstständiges Handeln, verstanden? Der ganze Vorgang wird vorläufig geheim behandelt. Herr Hitler. Ich aber stinksauer. Da kann ich ja 8 Tage lang dran lesen, diesen abstrakten Scheiß. Wozu das Theater? Anstatt ihm gleich so im Bauch zu treten, dass er genug hat. Die Jagd wird verschärft. Oberkommando der Wehrmacht Berlin, Bendlerstraße. Im Gespräch der General und der Kommissar. Ernst Nikisch? Da kommen Sie zu mir? Nikisch, ja. Gibt's denn den noch? Allerdings, Herr General, den gibt es noch. So, naja, das ist ja sehr schön. Und was weiter? Wir sind uns nicht darüber im Klaren, wie wir ihn beurteilen sollen. Wer will denn den Nikisch beurteilen? Der Reichsführer SS als Chef des Sicherheitshauptamtes. Ah, Ihr Chef persönlich? Mhm. Ist denn der Nikisch so interessant? Allerdings. Wer hätte das gedacht? Literat, Schriftsteller. Bisschen versponnen, verrückt, wenn Sie wollen. Und gemeingefährlich, Herr General. Wieso denn das? Wir haben begründeten Verdacht, dass Nikisch subversiv arbeitet. Wir haben Hinweise, dass er eine illegale Organisation gebildet hat. Ich würde sagen... Sie sind ein Würder? Wie bitte? Sie sagten eben, ich würde sagen. Das gibt's bei mir nicht. Entweder man sagt oder man schweigt. Das bringe ich schon meinen Leutnantsball. Würde ist Quatsch. Jawohl, Herr General. Wir haben den Verdacht, wir wissen, dass Nikisch Beziehungen zur sowjetischen Botschaft hat. Na ja, und warum auch nicht? Außerdem, was fragen Sie mich? Fragen Sie dort. Wir ermitteln gegen Nikisch wegen Verdacht des Hoch- und Landesverrats. Nein, nur immer mal sachte. Nikisch ist ein nationaler Mann, ein Patriot. Den Eindruck haben wir allerdings nicht. Heute, ja, da sieht vieles anders aus. Aber damals, sehen Sie, der ganze Haufen von Politikern, der in dieser blödsinnigen Weimarer Republik so tat, als regiere er Deutschland. Diese Leute bibberten doch nur, tretet dem Westen nicht auf den Schlips. Haltet euch schön an Versailles und seid hübsch brav. Und was das für uns damals in der Reichswehr bedeutete, das können Sie sich wohl vorstellen. Ja, was hat das mit Nikisch zu tun? Ernst Nikisch war damals der Einzige, der eine andere Konzeption vertrat. Er sagte, dem Sinne nach, haltet euch an die Bolschewiken, die haben den Krieg auch verloren und sind gegen den Westen. Mit denen gegen Versailles. Und das passte damals in unser Konzept. Deshalb nahmen wir Nikisch schon ein bisschen unter unsere Fittiche. Und morgen passt ein solches Konzept vielleicht wieder. Man sollte da sehr vorsichtig sein. Wenn ich Sie richtig verstehe, handelt es sich um die geheime Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee. Sie verstehen mich richtig. Na, machen wir uns doch nichts vor. Wenn der Führer sich schon jetzt auf eine schlagkräftige Armee stützen kann, so nicht deshalb zuletzt, weil wir mit Hilfe der Roten Armee Panzeroffiziere und Piloten ausbilden konnten, was uns ja verboten war. Na, und da hat der Nikisch sein Schärflein dazu beigetragen. Er hielt zum Beispiel die Verbindung zwischen Generaloberst von Seeckt und dem Kommunisten Radek. Aber das erzähle ich Ihnen nur vertraulich. Kurz und gut, wir hielten es für grundfalsch, wenn man jetzt auf ihn losginge. Außerdem besteht dann die Gefahr, dass eklatante Geheimhaltungsvorschriften verletzt werden. Er hielt auch Vorträge vor Reichswehroffizieren. Ja, natürlich. Er lieferte hervorragende politische Analysen. Anlehnung an die Sowjetunion. Nicht von der Hand zu weisen. Dass dies heute alles anders klingt, nun ja, was will das schon heißen? Sie kennen Nikisch persönlich? Ja, natürlich. Seit den 20er Jahren. Ich war damals Oberleutnant und erhielt sogar den Befehl von Generaloberst von Seeckt, mit Nikisch Kontakt aufzunehmen. Warum? Ja, Nikisch war der erste Publizist aus dieser linken Ecke, der von einem Volksheer sprach, der die Linksparteien im Reichstag aufforderte, die Arbeiter an die Armee heranzuführen. Er verfolgte damit natürlich ganz andere Absichten als wir, aber immerhin, der Gedanke war neu. Kennen Sie seine Broschüre »Hitler, ein deutsches Verhängnis«? Die Armee steht über den Parteien. Haben Sie Nikisch kürzlich mal gesprochen? Ja. Na, was heißt kürzlich? Das ist so ein, zwei Jahre her. Er ist Pessimist, der Gute. Ja, wie soll ich das verstehen? Er hält den kommenden Krieg für verloren. Ja. Nun macht er ja zum Glück nicht diesen Krieg, sondern wir. Ich danke Ihnen, Herr General. Bitte, bitte, gern geschehen. Noch etwas, damit wir uns nicht missverstehen. Ja, bitte? Sollte Nikisch heute wirklich subversiv arbeiten, dann begeht er einen schweren Irrtum. Einen Irrtum, den ich nicht entschuldigen würde. Herr General, meinen einen Irrtum, den Herr General nicht entschuldigen kann? Ja, habe ich ja gesagt. Verzeihung, Herr General, sagten würde. Ah, nee. Tatsächlich? So was? Herr Hitler, Herr General. Die Jagd auf Ernst Nikisch wird mit allen Mitteln verstärkt. Büro der Gestapo, Kommissar, Idealist und der Routinier. Wo ist er denn? Er liest vermutlich. Also, ich fahre fort, Herr Kommissar. Im März 33, aufgrund von Denunziationen von Hausnachbarn, 3 Haussuchungen bei Nikisch. Zuletzt wird er vorübergehend festgenommen. Ergebnis? Bei den Haussuchungen nichts. Stümper. Über die Vorgänge gibt es auch keine Akten. Dann eine merkwürdige Sache. Ein einzelner Brief, an Nikisch gerichtet, aus dem Jahr 32. Absender ist ein gewisser Hildebrand, Braunes Haus in München. Der bittet Nikisch um eine Analyse, wie er, also Nikisch, sich jetzt wohl verhalten würde, wenn er anstelle des Führers wäre. Na und? Was sagt er? Einen Mann namens Hildebrand gibt es nicht mehr im Braunen Haus. Er wurde nach der Römerrevolte 34 ab... Er ist tot. Röhm? Zu den Brüdern hatte Nikisch also auch Verbindung? Herr Kommissar, ich stelle dann noch die Einkommensverhältnisse des Nikisch fest. Und was haben Sie, Parteigenosse? Bei der Telefonüberwachung nichts Besonderes. Anrufe und Telefonzählen mit Decknamen, verstellte Stimmen. Und ein Brief eines Verlegers aus Zürich. Der wartet auf ein neues Manuskript von Nikisch. Hausüberwachung? Nikisch lebt zurückgezogen. Aber die Nachbarn hören ihn diktieren. Und was ist das für ein Manuskript? Das wissen wir nicht. Noch nicht. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wieso? Akten von der bayerischen Polizei. Nikisch hat aus den Abonnenten seiner Zeitschrift einen Kreis gebildet, der sich Widerstandskreis nennt. Regelmäßige Treffen? Ja, aber alles bis 1933. Und was war danach? Wir haben Namen, Adressen hier. Wir können alle überwachen lassen. Aber ausgeschlossen, das sind ungefähr 100 Namen. Spitzel einschleusen. Wissen Sie einen? Ich frage sofort in Bayern nach. Und noch etwas. Unser Freund Karlemann hat sich gestern mit Nikisch getroffen. Karlemann? Sein Spitzname. Wo? Wo war das? Unter der U-Bahn. Am Bülowbogen. Kommen Sie mit. Los! Die Jagd auf Ernst Nikisch steigert sich zu einem Kesseltreiben. Eine Laube in einem Berliner Schrebergarten. Ein ehemaliger Politiker wird von dem Kommissar und dem Schläger ausgequetscht. Ich sage Ihnen doch, es war ein Zufall. Ich stieg da aus der U-Bahn und da stand er, der Nikisch. Sie wissen, dass der Schutzhaftbefehl gegen Sie nur ruht. Aber selbstverständlich weiß ich das. Bitte, ich habe dem Führer und Reichskanzler eine Ergebenheitsadresse gesandt. Wissen wir. Und was wollte Nikisch von Ihnen? Was sollte er von mir wollen? Nichts, gar nichts. Ich war immer sein engagierter Gegner. Politisch meine ich. Oder besser gesagt, er war unser Gegner. Wir alle, die wir vor 1933 für das Reich verantwortlich waren, bitte, wir waren gute Patrioten. Schon gut. Nennen Sie uns Namen von seinen Leuten. Tja, einzelne Namen fallen mir nicht ein, aber den Nikisch kannte Gott und die Welt. Was soll ich Ihnen sagen? Das ging von rechts bis links. Da waren Schriftsteller, Politiker, Generäle. Das fing bei Karl Radek in Moskau an und ging bis General Schleicher. Ah, den auch. Bei Mussolini war er auch mal. Bei Karl Liebknecht, Bert Brecht, Bronnen, Toller, Ernst Jünger, Alexander Mitscherlich. Alle Welt kannte er und sie ihn. Ja, warum hatten diese Leute Interesse an ihm? Weil, naja, der Mann passt in kein Schema. Ein ungewöhnlicher Mann. Manchmal ein wenig ein Phantast und dann wieder ganz realistisch. Überhaupt kein Politiker. Wieso nicht? Naja, dazu gehört ein wenig Geschmeidigkeit. Opportunismus. Was konnten wir denn in der Weimarer Republik anderes tun als lavieren? Ein verlorener Krieg, schwere Schulden, im Innern keine festen Mehrheiten. Ja, und da kommt so ein junger Mann, er ist ja wohl genauso alt wie der Führer, und hält uns vor, wir kröchen vor den Westmächten auf dem Bauch. Was wollte er denn eigentlich? Nikisch ist nationaler und sozialer Revolutionär. Er glaubte, mit 1918 sei die Stunde gekommen, ganz Deutschland auf den Kopf zu stellen und das soziale Gefüge umzustülpen. Bitte fragen Sie doch seine ehemaligen Freunde von der SPD. Ihnen hielt er ja dauernd vor, dass sie mit uns, mit dem deutschen Bürgertum gewissermaßen Kippe machten. Deshalb ja auch sein Erfolg bei den Jungsozialisten. Ja, ja, und letztlich seine Trennung von der SPD. Ja, aber auch bei den jungen Rechten hatte Nikisch Anklang, bei der Frontgeneration. So. Und die Trennung von der SPD, das wäre mit jeder Partei passiert. Er ist viel zu eigenwillig, kann sich nicht anpassen. Ist der Bolschewist? Nein. Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Er bewundert Lenin, er hält die bolschewistische Revolution für ein Ereignis, das die Welt verändert hat und nie wieder rückgängig zu machen ist. Mehr noch vielleicht, er träumte eben davon, dass sich Deutschland mit der Anlehnung an die Sowjetunion revolutionieren und vom kapitalistischen Westen befreien könne. Um bolschewistisch zu werden? Das glaube ich nicht. Er hat einmal gesagt, man müsse auf den russischen Muschik einen deutschen Kopf setzen. Ja, also kommen wir auf Ihr Treffen mit ihm zurück. Was haben Sie gesprochen? Überhaupt nichts von Bedeutung. Wie geht's, wie steht's? Ja. Nicht wahr? Ja, wollte er Sie erneut treffen? Haben Sie etwas vereinbart? Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich? Was heißt das? Er hat am Schluss etwas gesagt. Ja, was? Von sich. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin immer meiner Zeit so weit voraus, dass ich nie in ihr Platz nehmen kann. Mein Pech. Das hat er gesagt. Gestapo-Büro im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Der Routinier diktiert, der Idealist nimmt das Stenogramm auf. Der Verlag wurde 1928 gegründet. Inhaberin ist seine Ehefrau Anna Nikisch, geborene Kinzel. Nikisch besitzt eine 5-Zimmer-Wohnung, in der 2 Räume als Verlagsbüro eingerichtet sind. 2 Postcheckkonten, eins auf den Namen von Anna Nikisch, das andere ausschließlich zu Geschäftszwecken. Konto Nummer 1, Guthaben von 19,80 Mark. Das zweite Konto 156,70 Mark. Beim Finanzamt Friedrichstadt wurde festgestellt, dass der Widerstandsverlag im Jahr 1936 einen Umsatz von Reichsmark 15.308 hatte. Herr Rittler, Kamerad. Aus der Umsatzsteuererklärung geht noch hervor, dass dem Verlag aus Auslandslieferungen der Betrag von 364 Mark gutgeschrieben wurde. Heil Hitler, Kameraden. Was Neues? Jawohl, Herr Kommissar. Hinweis von einem Informanten. Nikisch soll ein Darlehen erhalten haben von 40.000 Mark. Von wem? Keine Ahnung, steht nicht dabei. Übernehmen Sie die Bank. Fragen Sie nach. Jawohl. Brauche ich eine besondere Anweisung von Ihnen. Die Banken halten noch dicht. Kriegen Sie nachher. Was Neues aus Bayern? Ja, 2 Schlüsselfiguren. Dr. Josef Eduard Drechsel, Volkswirt in Nürnberg. Und Regierungsrat Karl-Christoph Tröger, offiziell beim Finanzamt in Rosenheim. Und inoffiziell? Hat irgendwas mit der Abwehr zu tun. Ach, verflucht, schon wieder diese Wehrmacht. Haben Sie sich überlegt, wenn wir einschleusen? Ich warte noch auf Nachricht. Verdammt nochmal, was heißt hier warten? Der Mann baut eine ganze Geheimorganisation auf, wer weiß von wem finanziert, und wir sollen warten. Herr Kommissar. Tun Sie schon was! Der Kommissar im Gespräch mit einem Industrieboss. Diesen Part spricht der gleiche Darsteller, der auch den General gesprochen hat, um aufzuzeigen, welche Mächte die Hauptstützen für Hitler abgaben. Industrie und Militär. Nein, das mit den 40.000 Mark ist eine uralte Geschichte. Eine klassische Zeitungsente. Nikisch selbst ist schuld daran, dass das hochkam. Sehen Sie, natürlich haben wir, ich meine unser Verband, Interesse daran gehabt, gewisse nationale Ideen zu fördern. Und so entstand in den 30er Jahren der Gedanke, nationale Schriftsteller finanziell großzügig zu unterstützen. Werner Bäumelburg, Hans Grimm zum Beispiel. Und wir traten auch an Nikisch heran. Und er nahm? Im Gegenteil. In seiner nächsten Ausgabe vom Widerstand veröffentlichte er den ganzen Vorgang. Und damit war die Sache natürlich geplatzt, denn ein wenig im Hintergrund wollten wir schon bleiben. Nikisch schreibt selbst, er sei ein engagierter Gegner des Großkapitals. Trotzdem standen Sie mit ihm in Verbindung, Herr Generaldirektor. Aber natürlich. Wir hofften, in seinem Ideenbereich von Preußentum und Sozialismus so etwas wie eine Disziplinierung der Arbeiter zu finden. Wir hatten ja mit den Gewerkschaften und diesem Korbzeug große Schwierigkeiten. Aber Nikisch hat uns da enttäuscht. Er sprach von Verstaatlichung, Enteignung. Alles mehr oder weniger Ideen, die aus dem bolschewistischen Russland zu uns gedrungen waren. Aber der Kontakt zu Nikisch blieb trotzdem. Ja, in der Außenhandelspolitik kann man nicht zimperlich sein. Die Sowjetunion ist ein zuverlässiger Handelspartner und ein großer. Bis zu einem gewissen Grade konnten wir Nikischs Ideen, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten, schon gutheißen. Innenpolitisch sah das natürlich ganz anders aus. Wir hatten frühzeitig einen Fonds gegründet, etwa so um die 500 Millionen, um den Bolschewismus und überhaupt die Marxisten und das ganze linke Zeugs zu bekämpfen. Eine Geldanlage, die sich gelohnt hat. Nikisch war 1932 in der Sowjetunion. Er verfasste eine Studie über Planwirtschaft. Diese Reise soll von einem ihrer Mitglieder finanziert worden sein. Ja, ich erinnere mich dunkel, das war so. Sehen Sie, in möglicherweise kommenden Krisenzeiten müssen wir vielleicht auf Ideen wie die Planwirtschaft zurückgreifen. Das hat natürlich nur Sinn, wenn es Leute machen, die überhaupt etwas von Wirtschaft verstehen, nämlich wir. Ich schließe daraus, dass die Studie, die Nikisch geliefert hat, Sie nicht befriedigt hat. Ein Mann wie Nikisch neigt natürlich dazu, uns Egoismus vorzuwerfen, obwohl wir immer im wohlverstandenen nationalen Interesse handeln. Er hat uns ja auch vorgeworfen, wir hätten gegen die Reichsmark spekuliert, um die Inflation anzuheizen. Wir hätten mit der französischen Besatzungsmacht verhandelt, um den 8-Stunden-Tag wieder abzuschaffen. Das ist rein sachlich alles richtig. Aber das haben wir doch nicht aus persönlichem Interesse getan, wie Nikisch behauptet. Nein, nein, nein, das war einfach das Gebot der Stunde, um Deutschland wieder auf Touren zu bringen. Und die Entwicklung hat uns ja auch recht gegeben. Jetzt haben wir ja einen deutschen Sozialismus. Und alle sind zufrieden. Warum interessieren Sie sich eigentlich für Nikisch? Wir haben den Verdacht, dass Nikisch seine politische Tätigkeit nicht aufgegeben hat. Das wäre natürlich heller Wahnsinn. Dass wir nichts damit zu tun haben, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Überhaupt, so eng waren ja unsere Beziehungen zu Nikisch nie. Natürlich nicht. Ich weiß. Und überhaupt, wo jetzt der Führer das Schicksal Deutschlands bestimmt. Im Gestapo-Büro. Schläger und Kommissar. Der Mann ist bereits eingeschleust. Wer ist das? Ein früherer SA-Mann. Gibt sich als enttäuschter Idealist mit kommunistischen Ideen aus. Sonst unauffällig? Ja, wir haben ihn völlig in der Hand. War auch mal schutzhaft. Wann bekommen wir die ersten Berichte? Schon nächste Woche. Er kennt eine Kneipe in Nürnberg, wo die Nikisch-Leute sich treffen. Wir müssen Nikisch minutiös überführen. Da darf keine Lücke sein. Ein einziger Verfahrensfehler, ein einziger Punkt, der später in der Anklage nicht stichhaltig beweisbar ist, kann unangenehme Folgen haben. Für wen? Na, warten Sie mal. Der Routinier besucht den Baron, einen märkischen Großgrundbesitzer, auf seinem Rittergut. Sie haben dienstlich mit meinem Freund Ernst Nikisch zu tun? Ich hatte mit ihm zu tun. Man hat sie wohl wissen lassen, dass ich von der Polizei zur Gestapo versetzt wurde. Ich habe das jetzt rückgängig gemacht. So? Sie stehen mit Ernst Nikisch in Korrespondenz. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass seine Post überwacht wird. Ist es schon strafbar, mit einem Freund zu korrespondieren? Das nicht, aber es kann gefährlich werden. Ah ja? Nikisch ist in großer Gefahr. Das sind wir alle. Er muss gewarnt werden. Sein Telefon wird auch abgehört. Danke. Was wirft man ihm vor? Er hatte vor 33 eine Gruppe aus den Lesern seiner Zeitschrift Widerstand gebildet. Und er trifft sich noch mit ihnen. Es werden Flugblätter verfasst. Der Verdacht des Hochverrats liegt nahe. Ein Vorwurf, der meinem Freund Nikisch absolut genehm ist. Nichts Ehrenrühriges. Es kann aber den Kopf kosten. Ich soll ihn also warnen? Ja. Ja. Naja, ich muss ihn warnen. Wir brauchen Ernst Nikisch für die Zeit danach. Wundert Sie es, wenn ich das sage? Immerhin, Sie sind ein Konservativer. Ich bin Preuße wie Nikisch. Alle unsere Handlung, unser Tun, unsere Geschäftigkeit, alles muss sich der Nation unterordnen. Dem Ganzen. Dem Staat. Dass gerade Sie das sagen, überrascht mich. Als ich aus dem Weltkrieg nach Hause kam, konnte ich an eine Volksregierung nicht glauben. Ich gehörte jener Welt an, in der es selbstverständlich schien, dass ein Volk regiert werden muss. Und von diesem Irrglauben hat mich Ernst Nikisch befreit. Aber mehr noch, er hat mich gelehrt, dass die soziale Frage nicht auf dem Kasernenhof, nicht bei der Fürsorge, nicht mit der Sozialversicherung zu lösen ist. Wir müssen uns dem Marxismus stellen. Sie wissen doch, Friedrich der Große. Es ist nicht nötig, dass wir leben, wohl aber, dass wir unsere Pflicht tun. Herr Baron, sehen Sie nicht eine Möglichkeit, dass Ernst Nikisch irgendwo untertaucht? Ja. Bei der Wehrmacht, in einem Archiv oder bei der Industrie, als Bibliothekar. Nur müsste er natürlich auf jede politische Tätigkeit verzichten. Wie soll man einem Löwen beibringen, Vegetarier zu werden? Oder einen Bussard in eine Maus verwandeln? Er würde ersticken. Im Hause des Gejagten. Ernst Nikisch und seine Frau Anna haben ein Gespräch mit dem Soldaten. Wie halten Sie das nur durch? All diese Anschläge, diese ganze niederträchtige, schändliche Treibjagd. Ein entwürdigender Zustand. Polizeifinger durchschnüffeln meine Post. Der deutsche Gruß, als ob überall ein Gesslerhut hängt, den die Versklavten grüßen müssen. Kein Mann mit Charakter ist seines Lebens sicher. Sie können noch weg, Herr Nikisch. Ich bin doch kein Deserteur. Einfach weglaufen? Nein. Du hast selbst einmal gesagt, wenn der Nationalsozialismus etwas Urdeutsches ist, dann ist es eine lächerliche Spekulation, mit seinem Abwirtschaften von innen herzurechnen. Entweder er wird dauern oder in einer außenpolitischen Katastrophe zu Ende gehen. Ja, aber die Identifizierung des Nationalsozialismus mit Deutschland ist so weit fortgeschritten, dass es keine Katastrophe des Nationalsozialismus wird, sondern eine deutsche Katastrophe. Herr Nikisch, angesichts eines wild gewordenen Nashorns, das man auf sich zustürmen sieht, ist es da nicht besser, zur Seite zu treten und es an sich vorbeirasen zu lassen? Ich meine doch, dass da ein kleiner Unterschied besteht. Angesichts des wuterfüllten Nashorns ist die moralische Sphäre völlig ausgeschaltet. Wenn man es aber mit Menschen zu tun hat, dann kommt doch das moralische Element ins Spiel. Und eben davon wird der Widerstandswille gespeist. Man findet Bedenken, einfach zu kapitulieren. Oder? Was meinst du, Anna? Wie immer, Ernst. Du denkst alles bis zu Ende durch. Nur dafür ist wohl keine Zeit mehr. Es geht um dein Leben, um unser Leben und um unseren Jungen. Dem können Sie ja doch wohl nichts anhaben. Sie sind von verschiedenen Seiten gewarnt worden, Herr Nikisch. Ja. Und Sie bleiben trotzdem? Ich bewundere Ihren Mut, aber ich frage mich, ob es nicht Tollkühnheit ist. Sie können sich vorstellen, dass ich als ehemaliger Offizier ein großes Maß an Verständnis für Tollkühnheit aufbringe. Aber ich frage mich doch, ob es nicht besser ist, wenn Sie mit mir weggehen jetzt. Ich bin, wie Sie wissen, tabu für die Nazis bis zur Schweizer Grenze. Haben Sie je Ihre Kompanie an der Front im Stich gelassen? Herr Hauptmann? Natürlich nicht. Na sehen Sie. Ist denn jetzt Krieg? Die Nazis machen alle zu Kämpfer. Schon grüne Jungens können alte Kämpfer sein. Und damit packt man die Deutschen bei ihrem Heldenmut, der leider als Kehrseite nur moralische Feigheit kennt. Ernst schreibt gerade an einem Buch über diese Dinge. Soll ich es an mich nehmen, in Sicherheit bringen? Jetzt bewundere ich Ihren Mut. Meine Ration an Angst ist schon seit Jahren aufgebraucht. Wenn ich Ihnen helfen kann, Sie wissen, wo Sie mich finden. Leben Sie wohl. Und du weißt bestimmt, was du tust, Ernst? Jeder ist verantwortlich, wenn alle schweigen. Es kann das Leben kosten, die Wahrheit zu sagen. Aber sie muss gesagt werden. Reichssicherheitshauptamt? Jawohl, Oberführer! Jawohl, ja, Befehl ausgeführt. Im gesamten Reichsgebiet 69 Personen, die der Gruppe Nikisch angehören. Ja, die Haftbefehle lege ich morgen zur Unterschrift vor. Ja, Nikisch? Nein, den greifen wir uns hier, in Berlin. Jawohl, Oberführer. Ende. Der Reichspropagandaminister Dr. Goebbels hat den für den Fall Ernst Nikisch zuständigen Oberführer vom Reichssicherheitshauptamt zu sich gebeten. In der Figur dieses höheren SS-Führers zeigt der Autor einen Vertreter der akademischen Elite in der SS. Sehr richtig, Herr Reichsminister. Ich werde also veranlassen, dass über die Verhaftungen nichts in der Presse erscheint. Das fehlt uns gerade noch, diesen Nikisch hochzuspielen. Immerhin, Herr Reichsminister, als abschreckendes Beispiel, es handelt sich um Hochverrat. Wäre es vielleicht gut, anderen einen Schuss vor den Bug zu geben? Mein lieber Oberführer, das ist polizeitaktisch gedacht. Wir müssen politisch denken. Aus innen wie außen politischen Gründen kann uns gar nicht daran gelegen sein, aus Nikisch einen Märtyrer zu machen. Kennen Sie ihn eigentlich? Natürlich. Ich war als junger Mann in einem Freikorps. Mhm. Das, was Nikisch in den 20er Jahren schrieb, interessierte uns alle sehr. Ich habe ihn auch einmal auf einer Versammlung erlebt. Dann ist der Fall bei Ihnen in guten Händen. Ich will Ihnen ganz offen sagen, Oberführer, mir liegt gar nicht daran, ob da eine Handvoll Leute irgendwo und irgendwie sich getroffen haben, um herumzumeckern oder sich politische Witze zu erzählen. Die Reichsregierung macht sich ja lächerlich, wenn sie gewissermaßen mit Kanonen auf Spatzen schießt. Nein, das ist es nicht. Nikisch, er selbst und nur er, das ist interessant. Wie meinen Sie das, Herr Minister? Ich verfolge eine bestimmte Idee. Und mir liegt daran, dass Sie mich unterstützen. Dabei möchte ich Ihnen übrigens danken, dass Sie mich außerhalb des Dienstweges über den Fall unterrichtet haben. Der Fall Nikisch gehört ja geradezu in Ihr Ressort, Herr Minister. Wir müssen Nikisch umdrehen. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er freiwillig zugibt, sich geirrt zu haben. Er muss ein Führer, vergib mir, laut und vor aller Öffentlichkeit aussprechen. Etwa in dem Sinne, dass ja nun alles verwirklicht wird, was er für Deutschland forderte, dass der Führer seine, Nikischs, Ideen in die Tat umsetzt. Nikisch muss abschwören! Eine geniale Idee. Wenn Nikisch umfällt, dann fällt mit ihm eine breite Front von Intellektuellen, Offizieren, Konservativen, Linken, Studenten. Ja, dann fällt die letzte Opposition gegen uns. Verstehen Sie? Grandios. Einfach grandios, Herr Minister. Aber das geht natürlich nicht mit dem Knüppel. Er muss sich frei entscheiden. Bitte, was heißt das schon? Frei. Aber es muss so aussehen. Wir haben ja Zeit. Keine Eile, wenn er erst mal hinter Schloss und Riegel sitzt. Auf kleiner Flamme schmoren lassen. Langsam. Bis der große Nationalrevolutionär Ernst Niekisch sich zum Nationalsozialismus bekennt. Und, nehmen Sie mich beim Wort, wenn er das tut, wenn er bekennt, dann ist seine Existenz gesichert. Er kann unter meinen Fittichen ein angenehmes Leben führen. Ich bin dann sehr großzügig im Verzeihen. Ich werde es mit allen Mitteln versuchen, Herr Reichsminister. Die Jagd ist zu Ende. Das Wild gestellt. Ernst Niekisch ist verhaftet worden. Er befindet sich jetzt in einem der berüchtigten Gestapo-Keller im Reichssicherheitshauptamt. Ich wünsche einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Gar nichts hast du zu wünschen, du Verräterschwein. Jetzt sind wir dran. Ich? Ja, da. In meiner Hand. Hast du mir noch nicht gesehen, so ein Strammknüppel, hä? Gleich wirst du spüren. Ah, jetzt wirst du blass, was? So gefällst du mir schon besser, Großmaul. Großkotziges. Und jetzt redest du! Oder der da. Verstanden? Nur einen einzigen Schlag. Und ich erwürge sie. Lebend verlassen sie diesen Raum nicht. Schluss! Vorführende Niekisch! Wir beginnen jetzt mit dem Verhör. Du Drecksau. Du hast einen Dusel. Das erste Verhör. Zimmer der geheimen Staatspolizei. Der Kommissar, Ernst Niekisch, steht vor einer weißen Wand von zwei Scheinwerfern angestrahlt. Der Idealist stenografiert. Sie bestätigen also alles, was Ihre mitverhafteten Genossen zugegeben haben? Ich weiß nicht, was meine Kameraden zugegeben haben. Ich habe es Ihnen vorgehalten. Ich bestätige alles, was Sie getan haben. Alles geht auf meine Kappe. Ich bin verantwortlich für alles, was in der Gruppe Widerstand seit 1933 geschrieben und verbreitet wurde. Ich bin verantwortlich für jede Zusammenkunft, für jedes Treffen, für jedes Flugzeug. Sie wissen, dass dies das Verbrechen des Hochverrats einschließt. Wenn die Sorge um die Zukunft meines Vaterlandes, um die Zukunft der deutschen Nation ein Verbrechen ist, ja. Herr Littler? Herr Littler, Oberführer! Weitermachen. Jawohl, Oberführer. Also, Sie geben zu, dass Sie auch gegen das Gesetz vom 14. Juli 1933 verstoßen haben, das die Neubildung von Parteien verbietet. Ein nachträglich fabriziertes Gesetz von einer Regierung im Schnellverfahren und aus Angst gemacht, deren legale Existenz zweifelhaft und deren sittliche Normen nicht die meinen sind. Sie reden sich um Kopf und Kragen, Mann! Gibt es schon irgendein neues Gesetz, das ich nicht einmal mehr über meinen eigenen Kopf verfügen darf? Sie erlauben, Herr Kommissar. Jawohl, Oberführer. Ich habe eine Frage, Herr Niekisch. Der Widerstandskreis ist ja nicht 1933 entstanden. Sie gründeten ihn vorher, um die Weimarer Republik zu bekämpfen. Und hatten die gleichen Ziele wie wir, die Nationalsozialisten. Ich widerspreche. Ich habe die Republik kritisiert, weil sie mir zu wenig Republik war. Viel freundliche Worte hatten Sie nicht gerade für Sie übrig. Meine Motive haben nichts mit den Ihren gemein. Für mich war die Republik nichts anderes als die Neuauflage des Bismarckschen Reiches. Ohne die feudale Fassade. Und die größere Freiheit, die sie bot. Das war eben der frische Wind, der durch die Mauern fegte, weil der Putz weg war. Und was wollten Sie? Einen neuen Staat. Eine neue Ordnung wäre zu gründen gewesen. 1918 war die Monarchie zusammengebrochen. Der Adel hatte Bankrott gemacht. Das deutsche Bürgertum besaß keine Macht mehr. Die Macht lag auf der Straße, man brauchte sie nur aufzuheben. Stattdessen arrangierte sich die deutsche Linke und fand sich mit Halbheiten ab, bis sich schließlich mit der Wahl eines ehemaligen kaiserlichen Feldmarschalls zum Präsidenten vor der Reaktion kapitulierte. Von nun an war die Republik nur noch die Kulisse, hinter der sich der faschistische Aufmarsch gegen den Bolschewismus vollzog. Dem Sie zweifellos den Vorzug gegeben hätten, oder? Auch Sie werden noch begreifen lernen, dass der Bolschewismus die historisch-logische Antwort des russischen Volkes auf den Westen war. Kein Experiment ist übertragbar. Aber warum ist ein deutscher Lenin undenkbar, der einmal unter dem Bürgertum aufgeräumt hatte, der sie alle hätte einmal wissen lassen, dass die Nation, der Staat nicht nur die Weide ist, auf der sie ihre Kühe grasen lassen können? Sie sind Kommunist. Nein. Ich bin Nationalist. Aber um der Nation willen wäre ich zum Kommunismus fähig. Sie wissen, welche Ungeheuerlichkeit Sie damit zugeben. In Ihren Augen, ja, natürlich. So einfach sieht das aus für Sie. Und wer einmal unter den Sowjetsternen verwiesen ist, der ist Volksfeind, Staatsfeind, abtrünniger Deutscher, Mensch ohne Ehre, vogelfrei für Ihre Inquisition. Sie haben 1931 ein Pamphlet veröffentlicht, Hitler ein deutsches Verhängnis. Sie stehen noch dazu? Selbstverständlich. Haben Sie immer noch nicht begriffen, dass Sie ein hoffnungsloser Einzelgänger sind? Die ganze deutsche Nation steht hinter dem Führer. Bei den letzten freien Wahlen waren es nicht einmal 50%. Und offenbar wollen Sie übersehen, dass meine Broschüre sehr deutlich sagte, dass Hitler zur Macht kommen wird. Wie er zur Macht kommen wird und warum? Nicht einmal Sie können abstreiten, dass ich recht behalten habe. Und Hitler selbst glaubt ja noch heute daran, dass wir den Weltkrieg hätten gewinnen können, wenn wir nur eine bessere Propaganda gehabt hätten. Er selbst verfällt dem, was er glauben will. Merken Sie nicht, dass Sie sich selbst ins Abseits stellen, Mann? Die ganze deutsche Jugend folgt dem Führer mit allem Glauben, zu dem nur eine Jugend fähig sein kann. Jugend marschiert immer voran, auch wenn es in den Abgrund geht. Jugend glaubt immer, revolutionär sein zu müssen. Das ist eine Pubertätserscheinung. Und die deutsche Nachkriegsjugend musste auf jeden falschen Propheten hereinfallen. Die Väter hatten ja die Söhne in die Tinte gesetzt. Die Ideale der Väter waren in Misskredit geraten. Die Väter hatten den Krieg verloren, das Vermögen eingebüßt. Und diese Jugend witterte in Hitler die Chance. Er versprach ihrem Rauditum, ihren breiteren Ellbogen die Karriere. Herr Nikisch, ich muss doch sehr bitten. Wir wollen bei der Sache bleiben. Es war nicht meine Absicht, persönlich zu werden. Aber Sie, Sie selbst gehören doch zu dieser Jugend, die ihr Leben ohne Hoffnung im akademischen Proletariat versickern sah und nun plötzlich versprochen bekam, in jungen Jahren zu hohen Ämtern zu kommen, mit eigenem Wagen, mit Aussicht auf ein Landhaus am Tegernsee. Glauben Sie wirklich, ich nehme Ihnen übel, dass Sie auf Hitler reingefahren sind? Oh nein! Ich kann Sie gut verstehen. Nur, am Ende werden Sie die Zeche auch bezahlen müssen. Herr Nikisch, die Vernehmung ist beendet. Abführen! Sagen Sie mal, Kommissar, wissen wir eigentlich, was er geschrieben hat in den letzten Jahren? Ein Manuskript verbrannte sein Sohn während der Haussuchung. Wir wissen nicht, ob Duplikate existieren. Dieses Manuskript muss gefunden werden. Wenn es ins Ausland geht, gibt es einen Skandal. Ist das klar? Jawohl, Oberführer. Weiß Niki schon, dass sein Sohn in Schutzhaft ist? Nein. Er erfährt es erst, wenn ich es befehle. Jawohl, Oberführer. Zelle des Gestapo-Gefängnisses. Ernst Nikisch allein. Zwei Gefängniswärter auf Kontrollgang. Das Reich? Nein, ich werde den Titel gleich provozierend erweitern. Das Reich ohne Idee, muss es heißen. Was quatscht denn, Herr? Das ist ein politischer. Bismarck schuf den deutschen Einheitsstaat. Jedoch anders, als das deutsche Bürgertum sich vorgestellt hatte. Anstelle revolutionärer Volkshelden traten Generale. Nicht in Frankfurt, einer deutschen Stadt, stand die Wiege des Reiches. Nein, in Versailles. Jeden Tag kannst du Geschichte mitkriegen. Wieso denn? Wenn niemand zuhört? Bismarck wollte Frankreich als die Verkörperung des demokratischen Gedankens treffen und demütigen. Deshalb die Kaiserkrönung in Versailles. Hier an der klassischen Stätte des Absolutismus sollte ein neuer deutscher Absolutismus aus der Taufe gehoben werden. Hat er sie nicht alle? Schnauze. Diesen Kampf gegen die Demokratie setzte Bismarck dann innenpolitisch nach dem Kriege fort. Da hat sie nicht alle. Der? Der hat mehr da oben als die anderen. Der trainiert. Trainiert? Ah, ich sagte doch, Training, Mensch. So wie ein Läufer oder Boxer trippelt, bevor es losgeht, sich warm läuft, verstehst? Das macht der mit seinem Kopf. Den kriegen die von der Gestapo nicht so leicht klein. Der hält das schon wochenlang durch. Zimmer der Gestapo. Ernst Niekisch, der Kommissar, der Oberführer und der Protokollführer. Auch die folgenden Gespräche aus authentischen Quellen. Gestapo-Akten der Geheimen Staatspolizei. Sie kannten den General Schleicher? Sie sympathisierten mit ihm? Nicht unbedingt. General Schleicher war der Einzige, der über ein Rezept nachgedacht hatte, wie der Marsch Hitlers zur Macht aufzuhalten gewesen wäre. Nämlich mit der Verbindung der Armee zur Deutschen Linken, zu den Arbeiterparteien. Und mit der Spaltung der Nazi-Partei, die er leider erfolglos betrieb. Das musste ihn eines Tages den Kopf kosten. Das war nur eine Frage der Zeit. Was wollen Sie damit sagen, eine Frage der Zeit? Sie wissen, dass ich Hitler seit 1922 kenne. Ich habe seinen Weg verfolgt, sein Buch Mein Kampf gelesen, seine Reden gehört. Hitler war niemals Sozialist. Er hat auch niemals vorgegeben, Sozialist zu sein. Er war immer der Mann des Bürgertums. Sein Sozialismus war nur eine Rattenfängermelodie. Beantworten Sie meine Frage. Da musste der Tag kommen, an dem er sich von seinen Sozialisten, von den Geprellten, denen er etwas versprochen hatte, ohne sie halten zu wollen, trennte. Und das war die sogenannte Röhm-Revolte im Juni 1934. Und dabei ging alles über die Klinge, was ihm nicht passte. Eben auch der vormalige Reichskanzler General Schleicher, der mit seiner Frau gekillt wurde. Schleicher wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt erschossen. Wie lange sollen wir uns eigentlich Ihre Unverschämtheiten noch anhören? Wollen Sie etwa auch noch den homosexuellen Verbrecher Röhm in Schutz nehmen? Der damalige Stabschef der SA, Ernst Röhm, war homosexuell, na und? Es war ihm doch seit Jahren bekannt. Es stand 1929 in allen Zeitungen. Und das war außerdem kein Grund, einen Menschen umzubringen. Er plante eine Verschwörung gegen den Führer und das Reich. Und teilte seinem Führer vorher mit, dass er mit all seinen SA-Führern sich am Tegernsee treffen würde. Das glaubte doch selbst nicht. Darum ging es doch auch gar nicht. Es ging darum, dass die SA-Leute ihre sozialistischen Hoffnungen getäuscht sahen. Sie hatten in ihrer Kampfzeit den Schädel hingehalten, von Flaschenbier und Erbsensuppe gelebt. Immer in der Hoffnung, dass einmal nach dem Siege nun auch das große Umverteilen des Geldes losgehen würde. Sie wollten einfach an die Kasse. Und ihr Führer machte keine Anstalten, seine Versprechen einzulösen. Und der andere Grund, das Massaker auszulösen, war der Versuch von Röhm, Reichswehrminister zu werden. Und seine braune Armee wäre dann so etwas wie die Rote Armee der Bolschewisten geworden. Und das passte der Wehrmacht nicht in den Kram. Und eben diese Wehrmacht brauchte ihr Führer, weil er einen Krieg anzetteln wollte. Dafür braucht man erstklassige Fachleute und nicht eine Bürgerkriegsarmee von zweifelhafter Moral. Sprechen Sie nur weiter. Es wurde erschossen ohne Verfahren, ohne Schuldnachweis, ohne Gericht. Ihr Führer nimmt das auf sich als oberster Gerichtsherr. Und ein Volk, das dies sanktioniert, hat alle Hemmungen, alle inneren Bindungen verloren. Was bleibt, ist Gestank. Fäulnis und Auflösung. Halten Sie den Mund! Halten Sie den Mund! Sie können mich erschlagen, aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wird Sie erschlagen eines Tages. Und die Wehrmacht, die einen ihrer Kameraden widerspruchslos ermorden ließ, wird dafür mit dem Tode vieler bezahlen. Und das ist das Ende Preußens. Es ist interessant, wie Sie über die Armee sprechen, der Sie doch einst so verbunden waren. Die Armee hat mir dann quittiert, von der braunen Konkurrenz befreit zu sein. Und keiner dieser Offiziere wird sich jemals wieder einem Befehl des Mörders widersetzen können. Sie wurden Mittäter, Mitschuldige und Mitwisser an diesem Tag. Und alle sittlichen Maßstäbe gingen verloren. Das ist das Ende Deutschlands. Abführen. Ich habe gesagt, abführen! Noch keine Spur von dem Manuskript? Nein. Übrigens, der Führer ließ Ernst Röhm zu schnell erschießen. Jahrelang fürchteten wir, der Kerl habe irgendein Manuskript ins Ausland geschmuggelt. Hier, in diesem Fall, müssen wir erst das Manuskript haben. Jawohl, Oberführer. Ernst Niekisch in seiner Zelle und ein riesiger, bulliger Wachtmeister, gefolgt von einem Wachmann. Stehen Sie stramm! Wie heißen Sie? Machen Sie Meldung! Ich heiße Ernst Niekisch. Stehen Sie stramm und sagen Sie, Niekisch, Ernst, Alter, Beruf, verstanden? Aber das wissen Sie doch alles. Und außerdem in meinem Alter, da ändert man seine Gewohnheiten nicht mehr. Also, was sind Sie von Beruf? Politischer Häftling. Das ist doch kein Beruf. Ein weit verbreiteter Beruf im 20. Jahrhundert. Denn die Menschheit teilt sich in politische Häftlinge. Ehemalige politische Häftlinge und solche, die morgen politische Häftlinge werden können. Na, na. Wenn außerdem das Dritte Reich, wie der Führer versprochen hat, 1000 Jahre alt wird, dann wird es bald Leute geben, die schon als politische Häftlinge im Gefängnis geboren werden. Nur weiter so. Außerdem ein sehr demokratischer Beruf. Jeder kann es werden. Der Priester und der Laie, der Weiße wie der Schwarze, der Arme und der Reiche, alt und jung. Ich oder Sie? Na, nun ist aber Schluss. Ja? Und sonst? Alles in Ordnung? Meine Augen werden immer schlechter. So, ich melde Sie dem Arzt. Können Sie nicht grüßen? Hier wird Front gemacht, wenn ich auf den Baum gehe. Reichssicherheitshauptamt? Nein, Oberführer! Jawohl. Nein, nein, nein, noch keine Spur von dem Manuskript. Niekisch. Ja, ab 8 Wochen haben wir ihn nicht vernommen. Jawohl, der Spitzel wird in seine Zelle verlegt. Ich werde das sofort veranlassen, Oberführer. Ende. Zelle von Ernst Niekisch. Also, juristisch gesehen bin ich ein Optimum. Ich bin nämlich nicht kriminell hier. Ich bin ein Politischer. Und das kam so. Interessiert Sie das? Ja, ja, ja. Es ist nämlich so schön, wieder mal einen gebildeten Gesprächspartner zu haben. Also, unser Gauleiter, der Mutschmann, hat gesagt, zum Braunhemd gehört auch das Buch. Das Buch? Wieso? Bücher zum Lesen, verstehen Sie? Ach so, ja. Und da habe ich mit den Büchern angefangen. Verstehen Sie, so Restauflagen aus dem Ramsch gekauft, ganz billig. Und dann gleich zu den Bibliotheken von der Arbeitsfront und in die Betriebe. Und es ging überhaupt nicht. Ne? Und da hab ich mir eben, also genauer gesagt, da hab ich mal Briefpapier drucken lassen und den Verein Nationaler Buchhändler gegründet. Da ging's Geschäft schon besser, aber immer noch nicht gut. Und ich wollte auch ein Auto haben. Das war mein ganzer Traum. Naja, und wenn ich meinen Bruder einen Brief gekriegt hätte vom Auswärtigen Amt, der wollte nämlich auswandern. Sind Sie eigentlich Kommunist? Nein. Aber links, wa? Ja. Mir macht das nicht aus. Mein Vater ist nämlich schon hinter der roten Fahne hergelaufen, als noch kein Hakenkreuz drinne war. Aber 33, da hat er gesagt, ich gehe zu den Braunen. Die Roten geben nur ein Freibier und die Braunen dreie. Das sind meine Leute. Aber um auf meinen Bruder zurückzukommen. Wie dann die Sache mit dem Röhm war, da hat bei uns der Kreisleiter gesagt, jetzt passiert in den nächsten 1000 Jahren keine Revolution mehr in Deutschland und das verdanken wir dem Führer. Ne, und da hat mein Bruder gesagt, in so einem langweiligen Land, da will ich nicht leben. Und deshalb hat er den Brief vom Auswärtigen Amt bekommen und ist fortgemacht nach Südamerika. Aber den Brief, den hat er da gelassen. Und er hatte so einen schönen Kopf auf Bütten und so ganz groß Auswärtiges Amt drauf. Naja, und da habe ich eben den Briefbogen genommen und hatte das schönste Empfehlungsschreiben. Mit dem Oberkommando der Wehrmacht habe ich das auch gemacht. Und die Pförtner und die Sekretärinnen, die haben bloß diese Schreiben gesehen und natürlich mein vertrauenswürdiges Auftreten. Und schon hatte ich immer gleich den höchsten Mann. Waggonweise habe ich die Bücher verkauft. Bis eben die Sache mit der Kiste passiert ist. Kiste? Naja, da stand eine Kiste bei einem jüdischen Antiquar. Wissen Sie, ich bin kein Antisemit, aber was der mir angetan hat, nee, das vergesse ich dem nie. Den hatten sie also fortgebracht ins KZ. Und auf der Kiste stand Geschichte der deutschen auswärtigen Politik von 1870 bis 1914. 40 Bände. Und gleich am nächsten Tag hatte ich die verkauft. Eine Strumpffabrik für die Werksbibliothek. Und die machen die Kiste auf und da liegt der ganze Karl Marx drinne und auch noch der Lenin. Na, die Dresche, die ich von der Polizei kriegte. Aber ich konnte doch nicht jede Kiste aufmachen und vorher den Mist angucken. Und das wollten die mir einfach nicht glauben. Wo doch nur der Jude dran schuld ist. Na ja, ja. Was arbeitet denn Ihr Vater? Der war doch gleich bei der Arbeitsfront ganz groß. Und dann fuhr der mit Kraft durch Freude nach Madeira. Mit dem Dampfer. Na, ich sage Ihnen, den ganzen Tag konnte der Skat spielen und auf dem Schiff und immer in Hemdsärmeln. Madeira, das hat ihn gar nicht interessiert. Skat spielen, ungestört, sein ganzer Traum. Und kaum Geld hat die Reise gekostet. Auf dem Schiff der Weinbrand, 20 Pfänge, ein Doppelter. Und das Bier auch ganz billig. Und auf dem Reichsparteitag, sie, nachts, die Scheinwerfer und dann der Führer. Das war wie in der Kirche. Feste sah ich und feiern. Ich hörte märische Gesänge. Bunt ist von Fahnen die Stadt. Immengleich summe der Schwarm. Oft schon herrschten Tribunen, es floh in die lieblose Fremde, finster Coriolan. Fort ging der edlere Mann, prahlend blieb der Schwätzer zurück, umjauchzt von der Menge. Sieh, ich kann auch ein Gedicht. Versunken und vergessen ist all, was uns verdross, wenn sich die Fäuste pressen ums blanke Koppelschloss. Ob morgen wir noch leben, ob heut der Tod uns bricht, wir fragen kaum, wir heben den Kopf ins kühle Licht. wollen Sie eigentlich gern sterben? Sagen Sie mal, Sie sind wohl verrückt. Aber Sie haben doch eben in diesem Gedicht gesagt, ob heute der Tod uns bricht, so als ob es Ihnen ganz egal wäre. Naja, es klingt eben so schön. Gedichtet. Wie lange sitzen Sie eigentlich schon? Fast ein Jahr. Und draußen ist es so schön. Ja. Im vorigen Sommer waren wir noch mit dem Jungen paddeln. Dann haben wir gezeltet am kleinen Mückelsee. Sie, Herr Nikisch, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Sohn verhaftet ist und Ihre Frau? Was sagen Sie da? Nö. Ihr Sohn und Ihre Frau. Wer hat Ihnen das gesagt? Wer hat Ihnen das gesagt? Lassen Sie mich doch los! Wer hat Ihnen das gesagt? Der Kommissar hat's gesagt. Gestapo-Zimmer. Ernst Nikisch und der SS-Oberführer. Mein Sohn ist unschuldig. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Und meine Frau hat das Skript nur abgeschrieben. Ich allein bin der Urheber. Erst wenn wir wissen, was Sie geschrieben haben, können wir feststellen, ob Ihre Frau wirklich unschuldig ist. Solange bleibt sie in Untersuchungshaft und Ihr Sohn im KZ. Warum? Was hat er denn getan? Sagen Sie mir, wo sich eine Zweitschrift des Manuskriptes befindet. Und wir werden weitersehen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es liegt jetzt im Ausland. Wirklich? Woher wissen Sie das? Ihr Schweizer Verleger fragte danach. Wir kennen seinen Brief. Ich habe es ihm nicht geschickt. Sie wissen, dass Sie dem Reich unermesslichen Schaden zufügen, wenn dieses Manuskript im Ausland erscheint. Herr Nikisch, es kann Ihren Kopf kosten. Ich weiß seit 1933, dass ich zu den Opfern dieses Reiches gehören werde. Sie sind sich also darüber im Klaren, dass wir Sie vernichten können. Aber warum sollten wir einen Mann vernichten, der sich nur einmal geirrt hat? Braucht Ihre Kirche einen Galilei? Einen Mann, der wieder besseres Wissen widerruft? Diese Kirche, die keinen Rechtsschutz gewährt, den Abtrünnigen keine Schonung. Sie verflucht und verbannt erbarmungslos. Eine Synthese aus Feldlager, Beichtstuhl und Kaserne. Katechismus und Prügelstock. Dogmatik und Kadavergehorsam. So bestechend Ihre Formulierungen sind, Sie sind von A bis Z falsch. Sehen Sie, ich bin Sohn eines preußischen Offiziers. Für mich war einer der größten Tage meines Lebens jener Tag von Potsdam, als der unbekannte Gefreite des Weltkrieges, Adolf Hitler, vor den Särgen der preußischen Könige, dem kaiserlichen Generalfeldmarschall von Hindenburg, gegenüberstand. Das war für mich Symbol der Versöhnung aller Deutschen mit ihrer Geschichte. Und nicht nur für mich. Und was war der Sinn dieser Theatervorstellung? Leute wie Sie sollten eingefangen werden. Begreifen Sie denn nicht, dass Hitler solche Spektakel braucht, damit ein ganzes Volk von heroischer Vergangenheit träumend willig zu Kanonenfutter wird? Denn nach Potsdam begann der Marsch zurück ins Mittelalter. Nicht nur mit Folter, Geistesknebelung und Inquisition, nein. Auch die ganze deutsche Geschichte wurde verbogen, um den Deutschen zu sagen, dass sie besser, größer, gewaltiger, tüchtiger waren als alle anderen Völker. Aber das sind wir doch auch! Sie als nationaler Mann, Sie können doch nicht bestreiten, dass wir mehr große Kulturtaten vollbrachten als andere, mehr große Geister der Menschheit bescherten. Sie, der Deutsche, Ernst Nikisch, ja, streiten Sie das ab? Merken Sie denn nicht, dass die großdeutsche Idee zusammen mit dem Glauben an den Herrenmenschen nichts mehr mit Nationalsozialismus zu tun hat? Denn wenn sie zur Weltanschauung wird, wenn also ein ganzes Volk heroisch besoffen gemacht worden ist, im Glauben besser zu sein als die anderen, das ist rassistischer Imperialismus. Und da spielt die Welt im 20. Jahrhundert nicht mehr mit. Das können Sie schon heute in ausländischen Zeitungen lesen. Sie wissen ja, dass die ausländische Presse in den Händen des internationalen Judentums ist. Nun sollen Sie vielleicht sich noch dafür bedanken, dass Ihre deutschen Glaubensbrüder hier verjagt, verleumdet und um den letzten Pfennig gebracht werden? Das ist nicht nur niederträchtig, das ist doch abgrundtief dumm. Und ausgerechnet Ihr Hitler ist es, der diese 15 Millionen auf der Welt verstreuten, längst assimilierten Juden wieder zu einer Einheit gegen sich zusammenschweißt. Sie werden ja sehen, was für Früchte das noch tragen wird. Das dümmste deutsche Wort, viel Feind, viel Ehr, beweist keinen moralischen, nein, einen intellektuellen Defekt. Aber Sie geben doch zu, dass das zersetzende Element, das die Welt heute in Aufruhr bringt, der Marxismus, mit allen seinen Nebenerscheinungen, jüdischen Ursprungs ist. Natürlich hat sich jüdische Intelligenz denen zur Verfügung gestellt, die in den toten Straßen der Proletarierviertel genauso entrechtet und elend lebten wie Sie, die Juden in ihren Ghettos. Glauben Sie denn, die Welt ist nur für das Geschäftsbürgertum da? Sie würden sich noch wundern, wenn die geknechteten Völker, die Schwarzen, die Gelben, sich dieser zersetzenden Idee annehmen. Aber wenn Sie schon von Zersetzen sprechen, Sie sind doch Angehörige einer Partei, die sich auch sozialistisch nennt. Erklären Sie mir doch den Widerspruch. Der Nationalsozialismus löst diese Fragen auf deutsche Art. Die Bargeldentlohnung ist ja nur ein Teil des Lohnes. Der Lohn ist die Gesamtstellung des Menschen in der sozialen Ordnung des Volkes an sich. Na, was erhielt denn der Soldat für einen Lohn? 21 Pfennige am Tag und der Leutnant 70 Mark im Monat. Und kein Soldat hätte mehr tauschen wollen mit einem höchstbezahlten Generaldirektor, weil er ein Ehrenkleid trug. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte wurde in Deutschland der Begriff der sozialen Ehre geprägt. Auf diese Weise wird der Arbeiter auf einen Lohn von 21 Pfennig vorbereitet. Überstunden werden so wenig wie beim Soldaten bezahlt. Das gilt das Kriegsrecht bei diesen Soldaten der Arbeit. Wer meutert, wird erschossen. Ein ganzes Volk marschiert in ein verkäfigtes Dasein. Das ist natürlich eine Lösung, die jeder Unternehmer bejubeln wird. Von der Sozialangst des deutschen Bürgertums lebt Hitler. Ihr Faschismus ist die bürgerliche Gesellschaft im Belagerungszustand. Keine Butter, aber Kanonen. Vom Sozialismus bleibt nicht mehr als der Bettelsozialismus des Winterhilfswerks, wo sich selbst Minister und das Volk mischen mit der Sammelbüchse. Ein Schaugeschäft für den Spießer, von Spießern erfunden. Oder können Sie sich Bismarck mit der Sammelbüchse in der Hand auf dem Kurfürstendamm vorstellen? Wenn Sie schon den Faschismus ablehnen, warum haben ausgerechnet Sie sich mit dem Faschisten Mussolini getroffen? Der ist durch die Schule des Marxismus gegangen und er hat niemals seine Partei mit dem Staat und der Nation identifiziert. Italien ist ein Königreich und nicht eine Ein-Mann-Revue. Ja, Hitler jedoch verlangt die Identität von Partei und Staat, ja sogar, dass die Partei mehr ist als der Staat. Aber die Partei hat Deutschland wieder groß gemacht. Die Partei des Führers. Aus einer Partei kann man austreten, wenn es schief geht. Man kann die Partei wechseln. Nicht aber den Staat. Und nicht die Nation. Wenn Ihre Partei also eines Tages zugrunde geht, geht mit ihr der Staat zugrunde. Es wird nicht nur das Ende Ihres Faschismus sein, sondern auch der lärmende Abschied eines ganzen Volkes aus der Weltgeschichte. Ihr Hass gegen den Führer und die nationalsozialistische Partei. Sie meinen meine Liebe zu Deutschland. Ich meine Ihren Hass. Ihren unüberwindbaren Hass meine ich. Sie hätten es sich leichter machen können. Sie lehnen ja jede gemeinsame Basis ab. Es gibt keine gemeinsame Basis. Noch ein Wort. Ihr Vater, sagten Sie, war preußischer Offizier. Ja. Er erschoss sich 1918. Aus Scham über den Untergang der Monarchie. Ich war damals 16 Jahre alt. Glauben Sie, dass ein Mann dieser Überzeugung billigen würde, wenn Sie Frau und Sohn eines Feindes zugrunde richten? Herr Nikisch. Lassen wir das. Nehmen Sie mit mir Vorlieb, Herr Oberführer. Ernst Nikisch in seiner Zelle. Er wirkt müde. Vor ihm steht der Bulle. Ich habe den Arztbefund gesehen. Es ist sehr schlimm. Ich kann nicht mehr lesen. Wenn ich ihn jemand in die Zelle lege, der kann ihn vorlesen. Ja? Ich habe da einen. Zwar ein Krimineller, aber ein ganz ordentlicher Junge. War Vorleser und Kammerdiener bei einer Gräfin. Ich halte den Jungen für echt. Ja? Politisch, meine ich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Der SS-Oberführer an seinem Schreibtisch. Vor ihm der Kommissar. Mit einem dicken Schnellhefter in der Hand. Wir fanden das Manuskript in einer leeren Milchkanne des Bauern Merkenschlag. Haben Sie es gelesen? Flüchtig. Es enthält eine Reihe von geradezu unglaublichen Verleumdungen und Beschimpfungen führender Männer des Reiches. Das war ja wohl zu erwarten. Soll ich die Vernehmung fortsetzen? Ja. Das Verhör nimmt seinen Fortgang. Bei der Gestapo. Der Idealist und Ernst Nikisch. Er hat Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ich wollte Sie etwas fragen, Herr Nikisch. Der Kommissar kommt gleich. Ja? Ich musste ja Ihre Aussagen, die ich mitstenografiert habe, abheften. Und ich habe alles nochmal gelesen. Glauben Sie wirklich, dass am Ende alles zugrunde geht? Ich glaube es zu wissen, ja. Aber vielleicht irre ich mich. Sie müssen sich irren. Es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Ich glaube an den Führer. Verstehen Sie das? Oh ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, was soll aus Deutschland werden? Ich lebe für Deutschland. Und ich will nur wissen, was aus Deutschland wird, wenn Sie Recht behalten. Wenn ich Recht behalte, wird aus Deutschland eine Kolonie, eine Stadtrandsiedlung am Rande der Welt. Wir hätten eine Funktion gehabt in der Mitte zwischen West und Ost, aber die letzte Chance war schon 1918 vertan. Wenn das Reich zugrunde geht, ich würde das nie überleben. Sagen Sie sowas nicht. Sie können weiterleben. Aha, man hat Sie schon vorgeführt. Na schön. Herr Nikisch, machen Sie sich auf alles gefasst. Man hat ein Manuskript von Ihnen gefunden. Befehl vom Oberführer. Wir übergeben Ihren Fall den Untersuchungsrichtern am Volksgerichtshof. Für uns sind Sie erledigt. Hat er was von meinem Sohn gesagt, von meiner Frau? Nein. Sie unterschreiben jetzt hier ein Revers, dass wir Sie korrekt behandelt haben. Hier. Was soll ich? Unterschreiben. Hier. Dass wir Sie nicht geschlagen und verprügelt haben, dass Sie Ihre Aussage ohne Zwang gemacht haben. Ich werde hinschreiben, ich kann die Gestapo jedermann empfehlen. Der Fall Ernst Niekisch ist von der Gestapo an die Justiz überstellt worden. Der Oberreichsanwalt bedrängt den zuständigen Untersuchungsrichter. Was ist denn nun mit dem Fall Niekisch? Da sind hunderte von Seiten literarisches Material durchzuarbeiten. Das kann noch Wochen dauern. Ich denke, der hat alles vor der Gestapo zugegeben. Da ist aber ein 800-Seiten-Manuskript hinzugekommen. Und das muss Zeile für Zeile durchgearbeitet werden. Ist doch alles Quatsch. Hochverrat. Klar, Kopf ab. Denken Sie an die Worte, die hier bei der Einsetzung des Volksgerichtshofes gesprochen wurden. Die Aufgabe dieses Gerichtshofes ist nicht, Recht zu sprechen, sondern die Gegner des Nationalsozialismus zu vernichten. Wir können uns nicht länger mit so einem lumpigen Literaten aufhalten. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Sie können froh sein, Herr Niekisch, dass Ihre Sache jetzt bei Gericht ist. Da geht's ordentlich zu, bestimmt. Darauf können Sie sich verlassen. Und nun wird ja sowieso alles besser. Nein, bin ich ja beruhigt. Was haben Sie eigentlich vor 33 gewählt? Ich habe selten gewählt. Ich bin kein Demokrat. Ich glaube nicht mehr an die Zukunft der Demokratie und der Demokraten. In uns allen herrscht die dumpfe Ahnung, dass die Zukunft der Menschheit, ihr Unterhalt, ihre Nahrung nicht mehr gesichert ist. Das Heranschaffen von Futter für die immer mehr anwachsende Menschheit bedarf der Planung. Nationalstaaten sind in diesem Rahmen nur noch Energie- und Kraftverschwendung. Langfristige Pläne werden die Zukunft bestimmen und unsere Freiheit einschränken. Aber wer macht die Pläne und für wen? Mit welcher Idee? Sie haben gestern gesagt, die Planung Lenins war konsequent. Das 20. Jahrhundert wird die modernen Industrien im Osten einführen und damit die materielle Basis für eine zukünftige freie Gesellschaft schaffen. Die ideelle Basis jedoch scheint mit Lenin gebrochen zu sein. Denn die Notwendigkeit einer Revolution hebt sich auf, wenn das Ziel erreicht ist. Wenn der Revolutionär sein Huhn im Topf hat, wird er Gegenrevolutionär. Denn er ist satt und hat etwas zu verteidigen. Mit anderen Worten, Sie müssen das Huhn im Topf genehmigen oder verweigern. Kontrolle bedeutet Bürokratie, das heißt Macht. Und Macht beinhaltet Recht auf Vorteile, auf Profit. Es wird also eine neue beherrschende Klasse entstehen, die wiederum ihren Profit verteidigt und damit zum Ausbeuter wird. Lenins Erwartung erweist sich also als falsch, wenn er sagt, dass mit Hilfe der Diktatur des Proletariats eine freie, klassenlose Gesellschaft geschaffen wird. Die Frage ist nur, gibt es einen Mittelweg? Ja, gibt's denn einen? Die Amerikaner nutzten den Riesenraum des Kontinents von Anfang an. Ach, in Amerika gibt's also eine klassenlose Gesellschaft? Eben keine klassenlose Gesellschaft. Aber den klassenlosen Komfort. Jedem sein Radio, sein Automobil, seinen Kühlschrank. Und damit mäßigen sich alle radikalen Gesinnungen. Solange die Bodenschätze und Energien reichen, um den Komfort preiswert an alle zu liefern. Und nur solange die Massen den Komfort als Religionsersatz hinnehmen. Gesehen hätte ich's gern mal. Was? Amerika. Oh, vielleicht erleben Sie es ja noch. Was? Amerika. Ja, wie denn? Wissen wir, wo Deutschland eines Tages landet? Niekisch ist in die Wachstube zum Bullen gebracht worden. Ihre Anklageschrift von der Oberreichsanwaltschaft. Hier. Sie müssen den Empfang bestätigen. Da steht ja geheim drauf. Ja. Und was schreiben Sie? Ich kann doch das nicht mehr lesen. Dann müssen Sie sich's eben vorlesen lassen. Ich bin jetzt auf der Krankenstube mit anderen. Dann ist das doch gar nicht mehr geheim. Nein, das ist es dann nicht mehr. schön. Noch was. Ihr Sohn ist aus der Schutzhaft entlassen. Ist das wahr? Ja. Das heißt... Was? Er wurde im Lager gleich zur Wehrmacht gemustert. Sein Jahrgang ist jetzt dran. Hauptsache, er ist aus dem KZ. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich danke Ihnen. Und noch was. Ihre Frau. Ja? Sie ist in Untersuchungshaft wie Sie. Aber es geht ihr nicht schlecht, soll ich Ihnen sagen. Können Sie ihr sagen lassen, dass es mir auch nicht schlecht geht? Mach ich. Kann ich den Mann wieder mitnehmen? Ja, zurück mit ihm in die Krankenstube. Hast du ihm das Ding gegeben? Ja, muss ihm vorgelesen werden. Wenn das laut vorgelesen wird, naja, das geht auf deine Verantwortung. Ab dafür! In der Krankenstube wird vor Mitgefangenen die Anklageschrift des Oberreichsanwalts gegen Nikisch vorgelesen. Und noch eine weitere infame Behauptung des Angeklagten Nikisch. Je mehr dieser demagogische Synthetiker, gemeint ist der Führer und Reichskanzler, ein soziales Nichts war, desto gewisser konnte er allen sozialen Schichten ein Retter und Erlöser sein. Die totale soziale Null, das war der Mann aus dem Wiener Asyl für Obdachlose, der österreichische Strizi Adolf Hitler. Soll ich das weiterlesen? Na klar, Mensch. Lesen Sie bitte weiter, Herr Frosch. Die bürgerliche Sozialangst rührte mit dem Nationalsozialismus alles barbarisch-bestialische und niedrig-bösartige auf, das im Grunde des deutschen Wesens verborgen ruht. Der Angeklagte hat sich durch das Abfassen dieser Schrift des Hochverrats schuldig gemacht. Die wiederholte Einlassung des Angeklagten, er habe aus Patriotismus gehandelt, widerlegt sich selbst, wenn man die folgende unsinnige Behauptung über die Zukunft des deutschen Volkes liest. Hitler setzt Deutschlands gesamte Substanz und Reserven auf eine Karte. Er spielt Wabonk, doch die Karte wird nicht stechen. Mit leeren Taschen wird das deutsche Volk zurückbleiben. Es wird keinen politischen, keinen wirtschaftlichen und keinen kulturellen Heller mehr besitzen. Das deutsche Volk wird am Ende ohne Regierung, ohne Fahne, ohne Freiheit, ohne Ehre sein. Verrufener in der Welt, als es Hunnen und Vandalen waren. Tja, so habe ich das noch nie gehört. Was haben Sie sich denn da dabei gedacht? Mensch, da hin ist ein Einbruch in der Sparkasse, den Sie mir vorwerfen, ein Murmelspiel. Hören Sie mal, Nikisch. Die lassen Sie nie wieder raus. Weitermachen! Weitermachen! Soll ich weiterlesen? Der Angeklagte muss doch wissen, was man ihm vorwirft. Klar? Jawohl, natürlich. Also, das deutsche Volk wird Gegenstand einer geschichtlichen Katastrophe sein, wie sie furchtbarer noch kein großes Volk betroffen hat. Vergleichbar nur mit der Zerstörung Karthagos und Jerusalems. Dieser Messias, Heiland, Erlöser, Hitler, ist im Chaos entstiegen. Die auf ihn hören, werden im Chaos versinken. Mann, da hast du aber Luft abgelassen, Nikisch. Den hast du aber ein paar Dinger hingepfeffert, du. Die Rübe ist so gut wie ab. Das Urteil. Politische Variante der Rechtsfindung. Der akademisch gebildete SS-Oberführer ist von Goebbels zu einem Gespräch ins Reichspropagandaministerium gebeten worden. Konnten Sie denn das nicht routinemäßig erledigen? Sie sind doch sonst nicht so zimperlich. Er war im Gefängnis sehr bekannt. Jedenfalls wäre so eine Lungenembolie oder sowas das Beste gewesen. Die ausländische Presse rechnet mit einem Todesurteil wegen literarischem Hochverrat. Ja, wissen Sie, was das heißt? Das können wir uns ja gar nicht leisten. Das passt nicht in unsere Politik. Ich habe noch genug von dem Schwein, dem Juden, dem Ossietzky. Friedensnobelpreis Und dann bleibt uns der Miesling im KZ weg. Was meinen Sie, was das für ein Theater war? Ich muss ja auch ausländische Journalisten zum Prozess zulassen. Denn wir müssen doch demonstrieren, dass wir ein Rechtsstaat sind. Verstehen Sie? Jawohl, Herr Reichsminister. Sitzt der Mann mal ein? Na, dann schwamm darüber. Im Übrigen wird im Frühjahr die Rechtsschwächheit zerschlagen. Da spricht kein Mensch mehr von diesem Nikisch. Herr Minister, sollten sich vielleicht mit dem Reichsjustizminister in Verbindung setzen, dass er einschlägige Weisungen gibt. Natürlich muss ich das tun, das weiß ich auch. Diese Juristen verstehen doch nichts von Politik. Die sprechen von Formalien und auf Hochverrat steht nun einmal die Todesstrafe. Die Herren haben es damit immer sehr eilig. Das fehlt uns gerade noch. Ein toter Nikisch. Jetzt. Auch in der Wehrmacht gibt es noch zu viele, die ihn kennen. Nein. Nein, nein, das passt überhaupt nicht ins Bild. Gerade jetzt nicht. Noch nicht. Ich werde den Justizminister anrufen. Parteigenosse Gürtner soll seine Herren zurückpfeifen. Das Urteil. Juristische Variante der Rechtsfindung. Ein Gang im Gericht. Der Oberreichsanwalt und der Richter des Volksgerichtshofes. Ja, das wäre also kurz gefasst die Beurteilung, Herr Kollege. Und das sagen Sie mir jetzt? Seit Tagen führen wir jetzt die Verhandlung. Der Mann ist geständig, ein klassischer Fall von literarischem Hochverrat, auf den natürlich die Todesstrafe steht, ein Präzedenzfall geradezu. Und Sie wollen nur eine angemessene Strafe fordern? Wozu dann der ganze Aufwand und die monatelange Arbeit? Ich habe Weisung vom Reichsjustizminister. Wenn Sie als Vorsitzender die Todesstrafe aussprechen, bitte... So verantworten Sie das, ich nicht. Ja, heißt das denn, dass man nicht wünscht, dass... Genau das heißt es, ja. Wir sind ein politisches Gericht und haben uns der Politik unterzuordnen. Wenn Sie, werter Kollege, Ihre Karriere aufs Spiel setzen wollen, bitte, das ist Ihre Sache. Ich denke nicht daran, mich wegen dieses Nikisch nach Cottbus oder Freienwalde strafversetzen zu lassen. Außerdem bin ich als Parteigenosse... an Disziplin gewinnt. Heil Hitler, Herr Kollege. Das Urteil. Plädoyer des Oberreichsanwalts. Bei der Frage des Strafmaßes hat die Oberreichsanwaltschaft zu prüfen, ob der Angeklagte überhaupt noch fähig ist, die historische Wende zu begreifen, die mit dem Tag der nationalsozialistischen Machtergreifung begann. Nach dem, was der Angeklagte in Wort und Schrift verbreitet hat, verneint die Oberreichsanwaltschaft diese Frage und beantragt eine Zuchthausstrafe von 12 Jahren. Die paar Jahre müssen Sie überleben, Herr Nikisch. Warum sagen Sie mir das? Ich kenne Sie. Ich war Jungsozialist und habe mich freiwillig zum Strafvollzug gemeldet. Ach. Ja. Nur so können wir den Politischen helfen. Sie werden ins Zuchthaus Brandenburg kommen. Und meine Versetzung dorthin läuft schon. Wir müssen doch auf Sie aufpassen. Ich danke Ihnen. Noch was? Ich habe Befehl bekommen, Ihnen einen Mann in die Zelle zu legen. Man will verhindern, dass Sie sich auf Ihr Schlusswort vorbereiten. Nochmals vielen Dank für alles. Das Urteil wird verkündet. Der Der geistige Führer der Widerstandsbewegung war jederzeit der Angeklagte Nikisch. Er hat seit dem Jahr 1933 bis zu seiner Festnahme im März 1937 gegen das Aufbauwerk des Führers gearbeitet und auf den gewaltsamen Umsturz des nationalsozialistischen Staates in Wort und Schrift zielbewusst hingewirkt. Der Angeklagte ist nach seiner Persönlichkeit, seinen weit verzweigten Beziehungen im In- und Ausland und bei seinem zielbewussten revolutionären Wollen einer dauernden und erheblichen Gefahr für die deutsche Volksgemeinschaft. Der Angeklagte Ernst Nikisch wird deshalb wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Verbrechen gegen § 2 des Gesetzes gegen die Neubildung von Parteien vom 14. Juli 1933 zu lebenslangem Zuchthaus und dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Mit diesem Urteil sind Sie, Ernst Nikisch, aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Herr Präsident, den Ausschluss aus der Volksgemeinschaft akzeptiere ich. Die Sitzung ist geschlossen! Die Sitzung ist geschlossen! Am 27. April 1945 wird Ernst Nikisch aus dem Zuchthaus Brandenburg befreit. Er ist fast erblindet und gelähmt. In Berlin findet er seine Frau und seinen Sohn wieder. Er lebte in West-Berlin, arbeitete aber in Ost-Berlin. Zu dieser Zeit sagte er: Die Freiheit, die sich mir aufgetan hatte, erwies sich als ein fast undurchdringliches Gestrüpp neuer, atembeengender Gebundenheit.